In dieser Nacht verließen die Sterne ihre angestammten Plätze und zündeten Lärmfeuer an, überschallschnell. In dieser Nacht verließen die Hirten ihre Arbeitsstellen und schrien sich in die verkrusteten Ohren die neuen Parolen. In dieser Nacht verließen die Füchse die wärmenden Höhlen und der Löwe wiegte den Kopf. Das ist das Ende, die Revolution. Das Blühen an.